Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minsungha Seori zufolge wurde am 9. Juni in Südkorea von der Öffentlichkeit die Gedächtnisstiftung für die Gerechtigkeit gegründet, die gegen die schmachvolle südkoreanisch-japanische Vereinbarung über die Sexualsklaverei-Frage der japanischen Armee wirken wird. An dem Tag beriefen in Seoul die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen, darunter Rat für Maßnahmen zur Soldatendienenfrage, eine Pressekonferenz ein und erklärten, warum sie die Stiftung gebildet haben. Die Redner prangerten an, dass am 28. Dezember des vergangenen Jahres die japanische Regierung ohne Anerkennung der Kriegsverbrechen, offizielle Entschuldigung und rechtliche Entschädigung eine endgültige und unwiderrufliche Lösung der Sexualsklaverei-Frage versucht und die südkoreanische Bakune-Regierung grünes Licht gegeben habe. Am 7. Juni warf die südkoreanische Zeitung Hanguk Ilbo dem Verteidigungsministerium vor, in den militärischen Verhandlungen mit Japan, darunter im jüngsten Treffen der Verteidigungsminister beider Länder in Singapur, immer in die Defensive gedrängt zu werden und sich gegenüber Japan unterwürfig zu benehmen.